Eines hat die Kanzlerin mit ihrer Schuld- und Sühnerede erreicht. Erstmals sind aus der CSU versöhnliche Töne zu hören. Von einem hochrespektablen Akt spricht ihr Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende sieht in den Merkel-Äußerungen eine realistische Einschätzung der Lage und ein Stück Ehrlichkeit. Selbst Bayerns Heimatminister Markus Söder lobt, Merkels Aussagen sind beachtlich. Die Bürger wollen Taten sehen, meint Horst Seehofer allerdings. Ich habe jetzt keinen Anlass zu zweifeln an dem ernsthaften Willen auch bei der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden, sich mit uns zu verständigen. Wir wissen aber beide, dass es noch eine Menge Arbeit gibt. Das hatte Angela Merkel gestern in der Tat betont. Die CDU-Chefin spricht von schneller Integration derjenigen, die bei uns bleiben dürfen. Sie kündigt eine konsequente Rückführung aller anderen an. Das alles sagt sich schnell, es geht aber nicht schnell. Auch weil wir in den vergangenen Jahren, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht haben. Weil wir auch wirklich nicht gerade Weltmeister bei der Integration waren. Wir müssen uns also jetzt gleichsam selbst übertreffen. Auch ich. Die Grundlagen ihrer Politik jedoch stellt Angela Merkel nicht in Frage. Ausdrücklich bekräftigt die Kanzlerin, es war richtig, im vergangenen Jahr die Menschen aus Ungarn nach Deutschland kommen zu lassen. Sie räumt zwar ein, dass damals die Kontrolle über die Zuwanderung für einige Zeit verloren ging, das aber, so argumentiert die CDU-Vorsitzende, war eine Folge eines Fehlers, der viel früher gemacht worden war. Allzu lange habe auch ich auf die Dublin-Vereinbarungen vertraut, meint Merkel, darauf, dass Flüchtlinge in Südeuropa landen, aber doch nie nach Deutschland kommen dürfen. Und wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung und allen Verantwortungsträgern besser vorbereiten zu können auf die Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf. Solche Töne allerdings sind in den Ohren der Schwesterpartei immer noch ein bisschen viel der Vergangenheitsbewältigung. CSU-Chef Horst Seehofer richtet den Blick nach vorn. Selbstkritik allein reicht ihm nicht. Rechtfertigungen über die Vergangenheit helfen uns nicht weiter. Wir brauchen jetzt Antworten für die Zukunft. Auf das wartet die Bevölkerung. Das ist für Sie die Obergrenze auch, oder? Unter anderem. Die Obergrenze, eine verbindliche Zahl, wie viele Menschen jährlich von Deutschland aufgenommen werden können. An 200.000 denkt die CSU. Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld versucht zu vermitteln, ob Obergrenze Richtwert oder Orientierungsgröße, sagt sie gegenüber der Rheinischen Post. Wir müssen eine Sprachregelung finden. Merkel bleibt aber bei ihrem Nein und betont, dass wir daran arbeiten, die Zahl zu reduzieren, aber nicht durch eine statische Zahl. Und deshalb muss mit der CSU hier an der Stelle auch noch weiter gearbeitet werden. Für Ex-Innenminister Hans-Peter Friedrich stellt sich damit die Gretchenfrage. Es gibt Zweifel an ihrer Entschlossenheit, wenn sie eine Obergrenze weiterhin ablehnt. Da ist der CSU-Bundestagsabgeordnete sicher. Grünen-Chefin Simone Peter fordert die Kanzlerin angesichts solcher Worte im Sender N24 dazu auf, standhaft zu bleiben gegenüber der CSU. Die CSU fordert ja eine Kurskorrektur, die sogar das Asylrecht und das Grundgesetz in Frage stellen. Mit Obergrenzen, mit immer wieder weiteren Verschärfungen. Da steht die Kanzlerin noch relativ fest in der Brandung. Für uns ist nicht klar, wird sie da jetzt auch die CSUler mitreißen. Merkel weicht da aus. Auch die Frage, ob sie eine weitere Kanzlerschaft anstrebt, beantwortet sie noch nicht. Aber sie wiederholt einen Satz, den sie bei Finanz- und Eurokrise als Mantra vor sich hertrug. Diesmal angereichert mit Gefühl. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser komplizierten Phase besser herauskommen werden, als wir in diese Phase hineingegangen sind.